Permit me to tell you what you would have seen and heard, had you been with me on Thursday. It will not be pleasant listening. Erlauben Sie mir zu sagen, was Sie gesehen hätten, wenn Sie am Donnerstag bei mir gewesen wären. Es wird nicht angenehm sein, das zu hören. Der Journalist Edward R. Murrow berichtet vom 12. April 1945 im amerikanischen Radiosender CBS. Sind Sie beim Mittagessen oder haben Sie keinen Appetit zu hören, was die Deutschen getan haben? Dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, das Radio auszuschalten, bevor ich Ihnen nun aus Buchenwald erzähle. Es sind diese Berichte der Augenzeugen, die das Bild der Welt, insbesondere das Bild der US-Amerikaner von Deutschland, geprägt haben. Die Fotos aus den Konzentrationslagern, die Reportagen, die Berichte der Soldaten. The doctor told me that 200 had died the day before. Der Doktor sagte, dass 200 Menschen am Vortag gestorben sind. Ich fragte nach der Todesursache. Er sprach von Tuberkulose, Hunger und Erschöpfung. Andere hätten keinen Lebenswillen mehr gehabt. Edward R. Murrow kam in Begleitung der US-Armee, die im April 1945 ins heutige Thüringen vorgerückt ist. Unter ihnen auch Charles Payne, der Großonkel Barack Obamas. Das erste Lager, das er mit erreichte, ist ein Außenlager Buchenwalds, das berüchtigte S3 in Ortruf. Hier waren noch im März 1945 rund 20.000 Menschen inhaftiert, haben im Winter in Pferdeställen auf Stroh geschlafen und mussten bis zu 14 Stunden am Tag an einem Ersatzführerbunker arbeiten. Kurz bevor die westalliierten Truppen das Lager erreichen konnten, schickte die SS die Häftlinge auf Todesmärsche oder erschoss sie. Volkert Knigge, der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Gerade Ortruf hat sich tief eingeprägt, weil dieses Lager ist im ausgemordeten Zustand aufgefunden worden. Dort lebte kein Mensch mehr. Charles Payne, er lebt heute 84-jährig in Chicago, erzählt, dass er sich noch sehr genau an diesen Tag erinnert. Es seien Bilder, die er sich nie habe vorstellen können. Leichen aufeinander gestapelt zu großen Haufen. Noch heute beginnt jede historische Ausstellung in Amerika mit Bildern aus Ortruf und Buchenwald. Diese Bilder wird Obama im Kopf haben, wenn er nun nach Buchenwald kommt. Dass ihn sein Großonkel auf diese Idee brachte, glaubt Volkert Knigge nicht. Denn etliche Überlebende haben sich gewünscht, Obama möge diesen Ort sehen. Elie Wiesel zum Beispiel, der Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger. Und etliche derer, die als Kinder in Buchenwald gerettet werden konnten und nun in den USA leben. Denn sie sehen in Obama einen, so sagt es Knigge, der in ihrem Sinn die Frage der Menschenrechte vorantreibt, der sich mit kulturellen Mitteln über Grenzen hinweg verständigen will und nicht zuerst mit militärischen. Einer, der die Gegenwartsprobleme bis hin zur Klimakatastrophe beim Namen nennt. Buchenwald ist ja ein ganz konkreter Ort, der für die Entwicklung der Menschenrechtserklärung eine große Rolle gespielt hat. Präsident Obama scheint dies verstanden zu haben. Er wollte kein Kulturprogramm, wollte sich nicht, wie zahllose andere Staatsgäste, im Glanz der Klassik sonnen. Er hat das vom Bundeskanzleramt offensichtlich gewünschte Begleitprogramm in der Weimarer Innenstadt gestrichen. Er kommt nach Buchenwald. Punkt.